Nun hat der Verfasser aber doch hier und da eine Angabe in seinem Werke, von der sich nicht nachweisen lässt, aus welchem Buche er sie herausgeglaubt hat, so dass man einwenden könnte, er muss also doch Erkundigungen eingezogen haben. Dagegen ist zu sagen, erstens, es können auch solche Angaben nicht auf Information beruhen, da Tacitus als heller Kopf, der er gewesen sein soll, doch wohl imstande war, das ihm Erzählte klipp und klar wiederzugeben, woher dann aber die unzähligen Widersprüche? Er hat eben kritiklos das Gehörte durcheinander gemengt, wird entgegnet. Beim Bücherausschreiben wäre diese Durcheinandermengerei doch einigermaßen erklärlich zu finden, wenn aber unser hochgebildeter Römer das von verschiedenen Seiten Gehörte wie Kraut und Rüben durcheinander warf, dann muss er ein Prachtexemplar der uns so bekannten Sorte der Halbidioten gewesen sein. Zweitens ist aber zu sagen, wenn Tacitus sich dann und wann von Gewährsmännern Informationen geholt hat, wie konnte er da ausgerechnet bei den wichtigsten Fragen des germanischen Staats- und Wirtschaftslebens die mündliche Quelle verschmähen und, wie feststeht, seine Tatsachen aus Büchern zusammensuchen? Die Antwort auf die Frage aber, woher hat unser Verfasser gewisse Nachrichten, die er nicht aus Büchern geschöpft hat, lautet: aus seiner Fantasie. Wir fassen die bisherigen Ergebnisse zusammen. Der Mann, der die Germania schrieb, hat ein wunderliches und höchst befremdendes Verfahren angewendet. Er holt sich das Wissen von den Dingen, über die er schreiben wollte, nicht aus mündlicher Erkundigung, sondern aus Büchern. Schon dieser Befund genügt, um mit Gewissheit feststellen zu können, dass unsere vorliegende Fassung der Germania unmöglich im Jahre 98 in Rom von Tacitus geschrieben sein kann. Zweitens, diese Gewissheit erwächst uns noch einmal auf einer ganz neuen Untersuchungsbasis, nämlich aus der Geschichte der Handschriftenüberlieferung der Germania. Als erste Überraschung erfahren wir von der Forschung, unsere römische Quelle, die Germania, wird im Altertum selbst nirgends und von niemand erwähnt. Die römischen Schriftsteller im Altertum verhalten sich merkwürdigerweise also ganz so, als hätten sie von dem Dasein einer Germania betitelten Schrift des berühmten Tacitus überhaupt keine Ahnung. Höchst sonderbar. Weiter steht fest, das ganze Mittelalter hindurch ist unsere Germania so gut wie völlig unbekannt. Nur gespensterhaft tauchen einmal bei mittelalterlichen Chronisten in Fulda winzige Bruchstücke aus der Germania auf. Diese kleine Schrift der Fuldaer Mönche, gemeint ist das Werk Übertragungen des heiligen Alexander von Rudolf und Meninghard, ist dadurch merkwürdig, dass in ihr allein während des ganzen Mittelalters die Germania des Tacitus benutzt wird. Allenfalls soll doch Adam von Bremen die Germania gekannt haben. Ich frage, wie konnte nur eine so erstklassige Geschichtsquelle alle mittelalterlichen Jahrhunderte hindurch so gut wie verschollen und sogar in Deutschland so gut wie unbekannt sein und bleiben? Und wenn die Germania in Fulda und Bremen aufgefunden und benutzt wurde, wie war es nur möglich, diese bedeutende Schrift wieder in der Versenkung verschwinden zu lassen, da noch sonst in den Klöstern das unbedeutendste alte Schriftstück mit Eifer abgeschrieben worden sein soll? Nun kommt die zweite Überraschung, und zwar auf unsere Frage, wann denn eigentlich die Germania wieder endgültig aus dem Meere der Vergessenheit aufgetaucht ist. Der Leser wird sehr hellhörig bei der Antwort: im Jahre 1455, also zur Zeit der großen Fälschungsaktion, wurde wahrscheinlich im Kloster Herfeld eine alte Handschrift entdeckt, die außer den anderen kleinen Schriften des Tacitus auch unsere Germania enthielt. Jedenfalls kam in diesem Jahre, sehr wahrscheinlich von Hersfeld, die alte Handschrift nach Rom. Dieser Codex Herfeldensis ist aber sehr bald von Neuem verschollen. Ehe er wieder verschwand, hat man aber doch eine Abschrift von dem Codex gemacht. Von dieser humanistischen Erstabschrift stammen jetzt die noch erhaltenen Handschriften Abkömmlinge ab. Der Zufall hat bewirkt, dass leider auch die gemeinsame Vorlage, die Erstabschrift, verloren gegangen ist. Wir sehen, wie also die Genossen der großen Aktion auch bei dieser Quelle ganz genau nach ihrem bewährten Verlustschema arbeiteten. Äußerst interessant ist die Beobachtung, dass die humanistischen Abschreiber, die auf den Codex Hersfeldensis bzw. auf die verschollene gemeinsame Vorlage zurückgehenden erhaltenen Handschriften, genau solche Trottel waren wie ihre angeblichen Kollegen aus den verschiedensten Jahrhunderten des Mittelalters. Besonders wenn es galt, Namen aufzuschreiben. Datierungen kommen ja in der Germania nicht vor, sodass die Abschreiber wenigstens der undankbarsten aller Aufgaben enthoben waren, in Chronologie zu fabrizieren. Es verhält sich ja nun einmal so, Namen konnten die Abschreiber selten richtig lesen oder abschreiben. Wir wissen ja, warum sie das nicht können durften. Auch im Codex Hersfeldensis muss der Zahn der Zeit gerade an Namen genagt haben. Der Pseudo-Tacitus hat den Namen des Gott-Urvaters der Germanen vermerkt, er stand im Codex Hersfeldensis. Aber der Name muss wohl in Hieroglyphen geschrieben sein, denn die erhaltenen Handschriften bieten für den Namen des Urvaters folgende Formen zur Auswahl: Tristonem, Tirstonem, Twistonem, Tistonem, Tuisconem. Die Fachleute bemerken dazu: Die flüchtigen Abschreiber haben sich geirrt. Hier liegt aber nicht so und so viele Male ein Irrtum vor, sondern hier war die Absicht wirksam, sich nicht auf einen bestimmten Gott-Urvaternamen festzulegen, da gerade auf mythologischem Gebiet, man erinnere sich an Merkur, undurchdringliches Dunkel lagern sollte. Unsere Untersuchung hat uns auf zwei verschiedenen Wegen, erstens die Entstehungsweise, zweitens Handschriftenüberlieferung, dasselbe Resultat eingebracht. So wie die Germania heute vorliegt, kann sie unmöglich im Jahre 98 in Rom geschrieben sein. Sie stellt in ihrer heutigen Fassung eine Fälschung dar, und zwar weist die geschilderte Entstehungsweise, das Zusammenstoppeln aus Büchern, haarscharf auf die gelehrte Fälschungsaktion hin.